Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, bringen wir nun mit Karl Michael Vogler, Hans-Peter Hallwachs und Horst Michael Neuze in der Inszenierung von Heiner Schmidt ein Kriminalstück der bekannten amerikanischen Schriftstellerin Patricia Highsmith, den Thriller Der Killer, eine Mordgeschichte, die in New York spielt zu einer Zeit, als es dort noch die Todesstrafe gab. Ja, hallo? Howard, bist du's? Oh, Mary, wie geht's, wie steht's? Gut, dass du so lange hast läuten lassen. Ja? Ich war nämlich gerade unter der Dusche im Bad. Du, Howard. Ja, mein Schatz, was gibt's denn? Ich bin etwas in Sorge um George. Um George? Wieso? Ja, der ist noch nicht nach Hause gekommen. Du, das verstehe ich nicht. Wir sind doch zusammen weggegangen aus der Galerie. Ah, ja? Er hat mich noch bis an meinen Wagen gebracht und dann hat er sich auf den Weg gemacht zu seiner U-Bahn-Station. Ja, und wann war das? Ja, so 7:05. Jetzt ist es bereits 7:45. Ja, der wird doch gleich kommen. Vielleicht hat er unterwegs noch was eingekauft. Eingekauft? Ja, ja. Zum Beispiel Flasche Champagner oder so. Champagner? Er ist doch befördert worden, er ist doch die Treppe raufgefallen, weißt du. Ach so. Ja, und das wird er sicher heute Abend mit dir feiern. Ja? Howard, ich sag mal... Na, was denn? Dass George diesen Posten bekommen hat, das hat dir einen Stich versetzt, nicht? Aber nein, du, aber ich bin doch glücklich darüber. Du weißt doch, wie ich gewisse Menschen mag. Ja, vor allem mich hast du sicher richtig ins Herz geschlossen. Nein, Mary, du, das habe ich nicht so gemeint. Ich mag euch beide. Nein, nein, ich bin wirklich froh, dass ihr diese Chance bekommen habt. Ja, aber du hast doch immer gesagt... Dass ich selbst gerne als Vertreter unserer Firma nach Europa gegangen wäre. Mhm. Ja, ja, das stimmt schon. Aber wenn ich es mir so richtig überlege, eigentlich bin ich zu alt dafür. Nein, in New York... Da fühle ich mich schon wohler als Manager einer berühmten Kunstgalerie. Mhm. Hier kenne ich jeden und jeder kennt mich. Ja, das stimmt. Ich habe mich daher ehrlich gefreut, für George und für dich. Am Ende kriegt eben jeder, was er so verdient. Was soll denn das heißen? Nun, dass ich euch beide beglückwünsche, von ganzem Herzen, Mary. Aber? Du, Mary, mein Schatz, ich tropfe, du. Entschuldige bitte, wirst dich erfrieren. Nein, nein, nein, das nicht. Naja, ich will dich nicht länger aufhalten. George wird sicher gleich auftauchen. Ganz bestimmt. Also dann. Ja, du, es war nett, wieder mal deine Stimme zu hören. Mhm. Du, und wenn irgendetwas ist, ja. ich meine, wenn du noch etwas hast, was ich für euch tun kann vor eurer Abreise nach Europa. Na, ich hoffe doch, wir sehen uns vorher nochmal. Ja, du, das hoffe ich auch. Ja, also bis dahin. Ja, du, auf Wiedersehen, Mary. Wiedersehen, Howard. Ja. Ja, wer ist es denn? Ich bin's, Mr. Howard, Mrs. Hall. Ja, Mrs. Hall? Ich wollte nur mal schauen, ob Sie da sind. Was ist denn? Ich habe Sie gar nicht kommen sehen. Ja, ja, es riecht hier so komisch. Haben Sie was verbrannt? Ja, im Kamin, natürlich. Ach so. Wissen Sie, Sie haben so viel teure und schöne Sachen in Ihrer Wohnung. Und da dachte ich, ja. Da wird doch nicht zufällig irgendwas Feuer gefangen. Nichts, gar nicht. Also, ist ja scheußlich, wie das riecht. Wie Wolle oder so. Wolle? Sind Sie sicher... dass alles okay ist. Aber ja, sehr, sehr trotzdem vielen Dank, dass Sie gleich nachgeschaut haben. Bitte, bitte, ich wollte ja auch... Wiedersehen. Mein neugieriges altes Krokodil. Schnüffelt. Schnüffelt da schon lange nicht mehr. Guten Abend, hier ist Howard Keith Howard. Ich habe übers Wochenende ein Zimmer bei Ihnen bestellt. Einen Moment bitte. Ja, richtig. Ich wollte nur sagen, ich werde etwas später bei Ihnen eintreffen als vorgesehen, ja? In Ordnung, Mr. Howard. Ich setze mich aber gleich in den Wagen. Das heißt, in den Zug. Gute Reise, Sir. Ja, wieder. Ja? Ja, bitte. Guten Abend. Guten Abend. Sie wünschen? Mr. Howard, Keith Howard? Ja. Polizei, hier sind unsere Ausweise. Ich bin Sergeant Shaw und das hier ist Detektiv Jackson. Sir. Hallo. Dürfen wir reinkommen? Ja. Ich wollte gerade zwar weggehen, aber... Bitte? Kommen Sie rein. Ja, danke schön. Meine Herren, was kann ich für Sie tun? Ich will mich nur etwas bei Ihnen umsehen, Mr. Howard. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Haben Sie einen Haussuchungsbefehl? Oh, natürlich. Das ist... Mein Kollege Jackson wird inzwischen ein paar Fragen an Sie stellen. Ist drauf spezialisiert. Also, Jackson, legen Sie los. Mr. Howard, gehört Ihnen ein schwarzer Buick mit der Nummer 2M2433? Ja, warum? So viel wir gesehen haben, steht er nicht vorm Haus. Das soll er aber stehen. Ich habe ihn ein paar Meter neben dem Eingang geparkt, vor etwa 3/4 Stunde, wie ich vom Geschäft nach Hause gekommen bin. Sind Sie direkt hierher gefahren? Ja. Und Sie haben nirgendwo Halt gemacht? Nein. Wo arbeiten Sie? In der Louis D'Or Galerie, Ecke Fifth Avenue, 34. Straße. Und wann sind Sie dort weggefahren? Hören Sie mal zu. Ja, 7:05, wie immer. 7:05. Sergeant, die Zeit passt genau. Tja, was? Dann sollten Sie endlich auspacken, Mr. Howard. Nun? Was wollen Sie von mir? Ach, kommen Sie doch mit aufs Revier. Übrigens, es riecht hier so seltsam. Aufs Revier? Ja, wieso soll ich... Begründen Sie bitte, warum ich aufs Revier kommen soll. Riecht hier nach irgendwas. Nach versenkten was? Stoff, würde ich sagen. Ja, ich habe vorhin ein paar alte Sachen verbrannt im Kamin. Ja. Ja, warum denn? Warum verbrennt man alte Sachen? Ja. Ach, das müssen Sie uns gleich ausführlich erzählen. Auf dem Revier, Sir. Aber wieso denn? So, bitte setzen Sie sich, Mr. Howard. Danke. Also, kommen wir zur Sache. Ich denke, Sie wissen, warum Sie hier sind. Nein. Es tut mir leid, aber... Mr. Howard, es ist praktisch unmöglich, in einer Stadt wie New York etwas zu tun, das nicht von irgendjemandem bemerkt wird. Im vorliegenden Fall hat eine Frau ihre Wagennummer aufgeschrieben und uns durchgegeben. Also, werden Sie nun endlich reden? Ich möchte meinen Anwalt anrufen. Der kann Ihnen auch nicht helfen. Sie wissen doch, dass Sie ihn erwischt haben. Es war ein Unfall, nicht wahr? Er ist auch nicht tot. Noch nicht ganz jedenfalls. Ich glaube Ihnen nicht. Ich glaube Ihnen kein Wort. Das ist ein alter Trick, den wir auch anwenden im Kunsthandel. Man muss seinen Kunden verwirren, ihn zum Reden bringen. Dass es sich eine Blöße gibt, wo man einhaken kann. Aber das zieht bei mir nicht. Bei mir nicht. Nehmen Sie wieder Platz, Mr. Howard. Bitte. Als nächstes werden Sie mich wohl schlagen. Ich weiß, wie Sie mit den Leuten umgehen. Zigarette? Na schön, wie Sie meinen. Also, wenn Sie nicht reden wollen, tue ich's. Mr. Howard, genau 7:21 Uhr heute Abend haben Sie mit Ihrem Wagen Kennzeichen 2M2433 Fahrerflucht begangen. Fahrerflucht? Ja, nach einem Unfall an der Kreuzung 8. Avenue, 68. Straße. Diese Stelle liegt zwischen Ihrem Geschäft und Ihrer Wohnung. Und was den Zeitpunkt des Unfalls angeht, Sie haben ja bereits zugegeben, dass Sie 7.21 Uhr auf der Heimfahrt waren. Das Opfer konnte zwar nur einige Sekunden reden, aber doch noch einen Mann von Ihrer Größe und Ihrem Aussehen beschreiben. Wollen Sie etwa leugnen, dass Sie es gewesen sind? Notieren Sie, Jackson. Ja. Um 21.20 Uhr wurde der Verdächtige mit allen einschlägigen Fakten konfrontiert und des Vergehens beschuldigt. Er wagte es nicht, die Beschuldigung zu bestreiten, wodurch er seine Schuld stillschweigend zugab. Jetzt behaupten Sie nur noch, Mr. Howard, Ihr Wagen sei inzwischen gestohlen worden. Ich möchte wetten, dass wir ihn bald finden, dass unsere Leute im Labor genügend Spuren an ihm entdecken, um ihn mit dem Vergehen in Verbindung zu bringen. Können Sie ganz sicher sein. Eine Chance haben Sie noch. Es wird das Gericht interessieren, ob Sie uns Schwierigkeiten gemacht haben oder nicht. Ich sage nicht, dass dies kein ernstes Vergehen ist. Offen gesagt, ich mag es nicht, wenn man einen Menschen blutend, mit zerschmetterten Gliedern und vielleicht sterbend auf der Straße liegen lässt. Aber in gewisser Weise ist sowas verständlich. Leute verlieren bei einem Verkehrsunfall leicht den Kopf, geraten in Panik. Sie sind ja kein Verbrecher, sind nicht vorbestraft. Wenn Sie sich also richtig verhalten, werden Sie wahrscheinlich mit Bewährung davonkommen. Also, wollen Sie nicht endlich den Mund aufmachen? Howard, Keith Howard? Ja, wir verhören ihn gerade. Das ist Lieutenant Travis von der Mordkommission. Howard, Keith Howard. Scheint eine lange Nacht zu werden. Ich möchte ihm auch ein paar Fragen stellen. Bitte fragen Sie, Lieutenant. Mr. Howard, sind Sie in der Louis D'Or Galerie beschäftigt? Ja. Und kennen Sie einen Mann namens George Barker? Allerdings. Interessant. Sergeant, ich fange an, allmählich ein wenig in Verwirrung zu geraten. All diese Fragen, wissen Sie, das bin ich... Bevor wir weitermachen, möchte ich daher etwas klarstellen, ja? Ich gebe zu, ich habe diesen Mann überfahren. Es tut mir leid und ich schäme mich schrecklich, dass ich das getan habe. Ich war zwar nicht sicher, ob ich ihn wirklich erwischt hätte, aber ich hatte doch große Angst. Ich hätte es gleich zugeben sollen. Welche Zeit ist dieser Unfall passiert, Sergeant? Um 7:21 Uhr. George Barker wurde heute Abend um 7.16 Uhr erschossen. Was? Unten in der U-Bahn-Station, Ecke 7. Avenue, 34. Straße. Was, erschossen? Und zwar genau in dem Augenblick, als der Zug einfuhr. In dem Lärm und Gedränge hat niemand den Schuss gehört. Es dauerte auch eine Weile, bis man den Mord bemerkte. Ich habe Grund zu der Annahme, dass dieser Mann hier der Täter gewesen ist. Augenblick, Lieutenant. Sie können unmöglich in 5 Minuten von der U-Bahn-Station an der Ecke 7. Avenue, 34. Straße zur Kreuzung 8. Avenue, 68. Straße gelangen. Nicht mal mit Blaulicht und Sirenen. Ich glaube daher nicht, dass Howard Ihr Mann ist. George Barker ermordet? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Louis, hier ist Howard. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so spät noch anrufe, aber... Ich wollte Sie selbst gerade anrufen. Ja. Etwas Schreckliches ist passiert. Stellen Sie sich vor, George Barker ist heute Abend erschossen. Ja, das habe ich schon gehört. Aber wie geht's denn seiner Frau? Ja, Mary ist völlig zusammengebrochen. Ja, das kann ich mir denken. Hören Sie, ich werde mich um Sie kümmern, sobald ich hier wieder raus bin. Also, hier wieder raus, ja. Wo sind Sie denn? Auf dem 22. Polizeirevier. Und das ist auch der Grund, weshalb ich Sie anrufe. Hören Sie, Louis, ich bin vorhin in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Hat das etwas zu tun mit Georges Tod? Nein, überhaupt nicht. Von Georges Tod habe ich erst hier auf dem Revier erfahren. Und? Was wollen die von Ihnen? Sie wollen mich heute Nacht hier behalten. Was? Aber... Ja, und nur freilassen gegen $5,000 Kaution. Ja, wenn es weiter nichts ist. Ich bin in einer halben Stunde mit dem Geld bei Ihnen. Ich danke Ihnen, Louis. Sie sind ein feiner Kerl. Es tut mir leid, dass ich Ihnen solche Umstände gemacht habe. Aber das macht doch nichts. Sagen Sie mir lieber nochmal, wo sind Sie? Auf dem 22. Polizeirevier. Gut, ich mache mich gleich auf den Weg. Halten Sie inzwischen die Ohren steif, alter Junge. Hm. So, mein Freund wird in einer Stunde hier sein, um mich auszulösen, Wachmeister. Oder auch nicht. Leeren Sie Ihre Taschen und legen Sie den Inhalt auf den Tisch. Ich habe Ihnen doch gesagt... Man hat mir schon viel erzählt. Los, vorwärts. Na, schön. Schachtel Zigaretten, Brieftasche, Taschentuch, Armbanduhr, Kamm und Geldbeutel. Wie viel Geld ist drin? Ja, das sind $10 und 85 Cent. Na, haben Sie das Lösegeld schon zusammen? Louis Markowitz, der Besitzer unserer Kunstgalerie, wird es sofort bringen, Sergeant. Aha, bei dieser Gelegenheit werde ich gleich mal mit ihm reden über Sie. Die Mühe können Sie sich sparen, Lieutenant. Er wird Ihnen nur sagen, dass ich schon seit 12 Jahren bei der Firma bin und dass ich einen makellosen Leumund habe, beruflich und privat. Aha. Wird Mr. Markowitz mir auch erzählen, dass George Barker gerade befördert worden ist und einen Job bekommen hat, den Sie schon seit Jahren haben wollten? Oh, das ist doch gar nicht wahr. Ich war ja froh, dass George... Wird er mir auch erzählen, dass es zwischen George Barker und Ihnen mal Ärger gegeben hat? Wegen Mary? Ihre Information ist falsch, Lieutenant. Ehe sie George geheiratet hat, war sie nur eine flüchtige und zufällige Bekannte von mir. Ein Mädchen, mit dem man ab und zu eben mal ins Theater geht. Und nach dem Theater? Haben Sie nicht versucht, die Hochzeit zu verhindern, indem Sie George alles erzählt haben über Ihre Beziehung zu seiner damaligen Verlobten? Aber das ist doch eine Lüge. Ich weiß zwar nicht, woher Sie das alles haben. Ich habe es von ihr persönlich. Warum sollte eine Frau sowas zugeben, wenn es nicht wahr ist? Es ist ihr zwar nicht leicht gefallen, mir das zu sagen, aber sie hat es mir trotzdem gesagt. Warum? Weil sie glaubt, dass Sie nicht nur der Hauptverdächtige, sondern der einzige Verdächtige sind. Ich muss Sie jetzt noch durchsuchen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Motiv für einen Mord hat er zwar gehabt, Lieutenant. Aber um gewisse Dinge kommen Sie nicht herum. Schauen Sie doch mal auf den Stadtplan. Er kann nicht an zwei Stellen zugleich gewesen sein. Ja, das stimmt. Aber doch. Denken Sie etwa, ich hätte Sie heiraten wollen? Jetzt werde ich Ihnen mal was sagen. Ich habe Sie George überlassen. Eine Frau wie Mary ist doch nichts für mich. Was haben Sie noch in der Tasche da? Hören Sie doch endlich mit dem Gefummel auf. Ihr Mann scheint ihr aber vergeben zu haben. Auch Ihnen, dass Sie ihm alles erzählt haben. Muss ein richtig netter Kerl gewesen sein nach allem, was man so hört. $105 in kleinen Schein. Ich habe Ihnen noch gesagt, Sie sollen gleich alles auf den Tisch legen. Ich habe das Geld behalten, um es dazu zu tun zu meinem Lösegeld. Ist das ein Verbrechen? Ich hatte die Scheine eingesteckt als Taschengeld für das Wochenende in den Bärenbergen. Sie können es ruhig nachprüfen, Lieutenant. Alle wussten, dass ich heute dorthin fahren wollte. Ich wollte nicht fliehen. Vielleicht wollten Sie nur irgendwelchen Szenen entgehen. Vielleicht wollten Sie vermeiden, die Witwe des Mannes trösten zu müssen, den Sie gerade ermordet hatten. Aber jetzt sagen Sie mir erst mal, was haben Sie in Ihrem Kamin verbrannt? Was? Was Sie verbrannt haben. In Ihrem Apartment. Nur ein paar alte Kleider. Die Motten waren drin. Machen Sie das öfter? Abends alte Kleider verbrennen? Vielleicht haben Sie nach dem Unfall angehalten. Den alten Mann, den Sie überfahren hatten, untersucht und dabei Blut an Ihre Kleider geschmiert. Es war ein alter, mottenzerfressener Mantel. Ich mag keine alten Kleider in meinem Schrank. Das Labor kann die Asche analysieren. Hoffentlich. Hier ist Ihre Quittung für die Sachen, die Sie mir gegeben haben. Die Zigaretten können Sie behalten. Meinen Sie mich? Ja, du! Komm doch mal her! Was wollen Sie denn von mir? Gib mir eine Lulle! Gibt's nur alle im gleichen Wort? Na los, komm schon, Kumpel! Gib mir eine Lulle! Bist ja doch mal einer von uns. Darf ich ihm eine Zigarette geben, Sergeant? Dem alten Sträuch da hinten? Ja. Meinetwegen. Also ich würde sagen, er hat Barker erschossen und den alten Mann über den Haufen gefahren, in seiner panischen Angst nicht rasch genug wegzukommen. Nein, das ist ausgeschlossen. Wir haben den genauen Zeitpunkt der beiden Verbrechen. Sie können nicht von der einen Stelle zur anderen kommen in 5 Minuten. Das müssen Sie auch zugeben, Lutte. Ja, sicher. Aber für Fahrerflucht kriegt er höchstens 6 Monate, selbst wenn der alte Mann stirbt. Vielleicht nicht mal das, Sie kennen da die Gerichte. Na schön. Er bekommt Bewährung, spaziert davon, lacht sich ins Fäustchen. Ich mag diesen Typ auch nicht. Aber soll ich deshalb einen Herzanfall kriegen? Aber warum hat er diesen Mantel verbrannt? Wer verbrennt Mäntel im Wohnzimmer? Vielleicht hängt dieser Mantel mit der Fahrerflucht zusammen. Wir versuchen gerade, die Frau ausfindig zu machen, die uns die Wagennummer durchgegeben hat. Vielleicht ist es die falsche Wagennummer gewesen. Und überhaupt, wo ist sein Wagen? Er behauptet, er weiß es nicht. Vielleicht ist gar nichts von einem Unfall an ihm zu sehen. Woher soll ich wissen, dass er sich nicht zu einem Verkehrsunfall bekennt, den ein ganz anderer Wagen verschuldet hat? Okay. Lassen wir ihn erst laufen, wenn wir seinen Wagen gefunden haben. Das Labor kann uns dann rasch sagen, ob es derjenige ist, den wir suchen. Einverstanden? Gut. Übrigens, Sergeant, wie geht's denn eigentlich dem alten Mann? Besteht die winzige Chance, dass er noch mal kurz zu sich kommt, um ihn zu identifizieren. Ja, oder auch nicht. Ja, entweder oder. Wenn er ihn nicht identifiziert, gehört Howard mir. Von mir aus, ich brauche ihn nicht. Arbeite nicht auf Kommissionsbasis. Ja, also schön. Gehen wir mal rüber ins Hospital. Ja, schön. Hey, Howard. Ja. Kommen Sie mit. Ich werde alles wieder gut machen. Ich werde seine Krankenhausrechnungen bezahlen. Das wird sie nicht allzu viel kosten. Wird dieses Bett nicht mehr die ganze Nacht brauchen. Ich fühle mich so elend. Mir ist ganz schlecht. Wer ist er denn? Wo wollte er hin? Das versuchen wir gerade rauszubekommen. Können Sie uns hören, Daddy? Ja. Sie erkennen mich doch wieder, nicht wahr? Das tut mir leid, was passiert ist. Er hat genickt. Ich werde alle Ihre Rechnungen bezahlen. Hören Sie, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Hören Sie, Daddy. Sind Sie sicher, dass er es gewesen ist? Haben Sie ihn wiedererkannt? Daddy, können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Er ist wieder bewusstlos. Nein, er ist tot. Sagen Sie, Howard. Ja, Lieutenant. Haben Sie diesen Revolver hier schon mal gesehen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Und Sie, Mr. Markovic? Nein, ich auch nicht. Warum? Dreimal dürfen Sie raten. Wo haben Sie diesen Revolver her? Wir haben ihn heute Abend gefunden, auf einer U-Bahn-Station. Ach, ist das etwa die Waffe, mit der George Barker erschossen worden ist? Genau. Sie haben ins Schwarze getroffen, Sir. Sergeant? Was gibt's denn? Also ich sag's Ihnen nochmal, Lieutenant. Howard hat Barker nicht erschossen. Alles, was Sie haben, ist ein Motiv, aber seine Fingerabdrücke sind nicht auf der Waffe. Howard hat doch keinen Waffenschein. Na und? So eine Kanone kann man sich beschaffen. Ohne Waffenschein und ohne irgendwelche Fragen. Und dann schauen Sie sich seine Visage mal an. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Der schwitzt Blut vor lauter Angst. Ich kann es förmlich riechen. Angst können Sie eine Menge riechen auf dem Polizeirevier. Sind Sie sicher, dass der alte Mann ihn identifiziert hat? Sicher genug, um damit vor Gericht zu gehen. Und Sie wissen, welche Bedeutung die dort einer Erklärung auf dem Totenbett beimessen. Wenn sich nur noch herausstellt, dass der Alte mit Howards Wagen überfahren worden ist, hat er gegen Ihre Beschuldigung eine perfekte Verteidigung. Oder ein perfektes Alibi. Lieutenant! Ja? Worauf warten wir? Die Kaution ist doch gestellt. Auf dem Bericht des Labors. Wir haben den Wagen von Mr. Howard gefunden. Ah, ja? Wo hatten Sie ihn denn stehen lassen? Ich glaube, vor dem Haus unten. Howard, ich habe das Gefühl, Sie haben zuerst nicht die Wahrheit gesagt. Wieso? Sie wussten doch, dass Sie den alten Mann überfahren hatten, oder? Ja, ja. Nun, diese Lüge kann ich verstehen. Sie waren erbittert, weil ich nicht Sie, sondern George nach Europa schicken wollte. Ich hätte George Ihnen gegenüber nicht vorziehen dürfen. Sie fühlten sich übergangen und waren wütend und aufgebracht. Ja, dieser Verkehrsunfall war daher im Grunde eigentlich meine Schuld. Nein, nein, nein. So dürfen Sie das nicht sehen. Das ist alles keine Entschuldigung für mich. Was ich getan habe, ist schändlich und ich bin davon gefahren. Und ich habe gelogen, wissen Sie. Ja, doch. Dafür haben Sie bereits genug durchgemacht in diesen letzten Stunden. Louis, diese paar Minuten, die ich vorhin im Gefängnis da war, da unten in diesem dunklen Loch. Sehen Sie, ich würde lieber sterben, als leben wollen in diesem Käfig da unten, unter diesen Leuten da. Ich werde bei der Verhandlung erklären, Sie waren aufgebracht, völlig durcheinander. Man wird das verstehen. Ein Mensch, der so viel Geschmack hat wie Sie, gehört nicht ins Gefängnis. Er gehört, wer weiß, vielleicht nach Paris. Louis, ich danke Ihnen. Und was Mary der Polizei gesagt hat, na ja, sie war eben völlig durcheinander. Sie werden das sicher verstehen. Aber natürlich, Louis, sie braucht jetzt einfach Trost. Wir müssen... Ja? Wie Sie wissen, haben wir inzwischen Ihren Wagen gefunden. An der Kreuzung 10. Avenue, 61. Straße. An der Stoßstange hingen noch ein paar Kleiderfetzen des alten Mannes. Besteht also kein Zweifel mehr, dass es Ihr Wagen gewesen ist? Ja, und haben Sie auch schon mit der Frau gesprochen, die den Unfall beobachtet und meine Nummer gemeldet hat? Nein, noch nicht. Aber wir haben Ihr Geständnis, wir haben Ihren Wagen. Was diese Frau uns berichtet hat, war also korrekt. Aus dieser Sache können Sie nun nicht mehr raus. Selbst wenn die Frau Sie als Pygmäe beschreiben soll. Nein, nein, das ist es nicht. Ich bekenne mich ja nach wie vor schuldig. Ich, wissen Sie, ich habe die rasche Arbeit bewundert, die Sie geleistet haben. Sehen Sie zu, dass Sie in der Stadt bleiben. Ja, Lieutenant, das werde ich. Ich hoffe nur, dass Sie ebenso rasch den Mord an dem armen George aufklären. Keine Angst, das werden wir. Dann können wir jetzt also gehen? Ja, Sie können gehen. Sie sind frei. Bis zur Gerichtsverhandlung. Hallo, Mr. Howard. Lieutenant Travis. Was wollen Sie hier? Sie überraschen. Wir lieben Überraschungen. Ziemlich spät, dass Sie nach Hause kommen, Mr. Howard. Ein bisschen gefeiert, wie? Ich ersuche Sie, aus meiner Wohnung zu verschwinden. Sie haben Ihre Kaution erhalten. Aber nur für Fahrerflucht. Da ist noch diese andere Geschichte. Wie kann ich Sie bloß überzeugen? Ich war doch meilenweit entfernt, als George erschossen wurde. Ich kann ihn ja gar nicht getötet haben und ich habe ihn auch nicht getötet. Nun, ich glaube Ihnen. Na was, aber... Wir haben inzwischen die Frau ausfindig gemacht, die den Verkehrsunfall beobachtet hat. Außerdem hat unser Freund Jackson hier dieses Stückchen Holz in ihrem Kamin gefunden. Sieht sehr alt aus, dieser Splitter. Sehr antik. Ich schätze, das Labor kann uns die genaue Epoche nennen. Na, zum Glück sind diese wertvollen Möbel ja versichert. Wir haben nur ein bisschen Inventur gemacht. Alles, was Sie jemals gekauft haben, ist noch da. Bis auf einen Stuhl, der laut Verzeichnis der Versicherung $1,100 gekostet hat. $1,100 für einen Stuhl? Ja, für einen Stuhl, Jackson. Und dieser Stuhl aus Eiche scheint zu fehlen. Nun frage ich Sie, warum benutzt ein Mann einen $1,100-Stuhl als Anfeuerholz? Ich will es Ihnen sagen. Um zum Beispiel einen Mantel zu verbrennen. Wir können Ihnen auch die Farbe des Mantels verraten, den Sie verbrannt haben. Er war schwarz. Nein, er war grau. Lassen Sie doch die Asche untersuchen in Ihrem Labor. Die Farbe können Sie noch nicht feststellen dort. Trotzdem, wir wissen, dass er schwarz gewesen ist. Die Zeugin ist Ihrer Sache ganz sicher. Er war grau. Ich kann das beweisen. Ich musste ihn verbrennen, weil... Weil Sie Blut dran gebracht hatten, als Sie den alten Mann ausraubten. Ihr habt zwar schon viele Aasgeier kennengelernt, aber sowas wie Sie... Wovon sprechen Sie? Ich verstehe Sie nicht. Auf dem Revier, da haben Sie doch gesagt... Vielleicht haben Sie die Geldscheine in seiner Hand gesehen. Waren Sie enttäuscht? Nur lausige $100? Aber es war doch im... Von einem Unfall war doch immer die Rede. Ja, weil wir erst dachten, Sie hätten den Alten nur überfahren. Aber als wir dann von der Zeugin erfuhren, dass Sie ihn auch noch ausgeraubt hatten, da war es plötzlich kein Unfall mehr. Nachdem Sie ihm das Geld abgenommen hatten, legten Sie den Rückwärtsgang ein und überfuhren ihn ein zweites Mal. Ein Unfall? Na, hören Sie es, Sir. Was heißt hier Rückwärtsgang, Unfall, Geld? Sie hatten es bei sich, als Sie die Tasche leeren mussten auf dem Revier. $100 in kleinen Scheinen. Die fette Wocheneinnahme des alten Mannes aus seiner kleinen Würstchenbude. Er ging gerade nach Hause und zählte dabei das Geld. 100 lausige Dollar. Gott sei Dank, dass wir in diesem Fall diese Zeugin haben. Sie hat sie gesehen, mein Lieber. War zwar schon dunkel, aber ihren schwarzen Mantel, ihre Größe konnte sie erkennen. Und das ist alles, was wir brauchen. Wir haben ihr Geständnis, ihren Wagen mit den Kleiderfetzen des Alten, die Asche ihres Mantels. Genügend Indizien, um ihnen mindestens Totschlag, Raub ersten Grades und Fahrerflucht anzuhängen. Sie sind jetzt 40. Sie werden für diese Schweinerei zwar nicht geröstet werden auf dem elektrischen Stuhl, aber ich werde dafür sorgen, dass Sie hinter Schloss und Riegel wandern, bis Sie 80 sind. Glauben Sie, dass Sie so lange durchhalten? Mein Wagen wurde gestohlen. Ich habe den alten Mann nicht überfahren. Nein, ich habe ihn wirklich nicht überfahren. Bitte glauben Sie mir, Lieutenant. Sicher. Sie verbrennen jeden Nachmittag Mäntel mit Anfeuerholz im Wert von $1,100. Sowas hören die Geschworenen gern. Hören Sie, ich war nicht in dem Wagen. Ich habe gelogen. Ich habe mit diesem Unfall nichts zu tun. Ich war... Ja? Wo waren Sie? Ist doch alles nur ein Trick! Das haben sich alles ausgedacht, um mich heimzulegen. Vielleicht. Na schön. Ich möchte lieber sterben, als in einem Gefängnis leben. Das können Sie nicht verstehen. Ich lasse mich lieber hinrichten. Jeder nach seinem Geschmack? Ja, jeder nach seinem... Louis hat ja selbst gesagt, ich bin ein Mann mit Geschmack. Schauen Sie sich doch um hier. Schauen Sie sich mal meinen Kleiderschrank an. Meine Kunden haben Hunderttausende ausgegeben. Allein aufgrund meines Urteils, aufgrund meines Geschmacks. Ich bin ein Mann mit Geschmack. Ich... Sehen Sie, ins Gefängnis gehöre ich nicht. Ehe ich ins Gefängnis gehe, gehe ich lieber in den Tod. Ja, und? Ich habe George Barker umgebracht. Soll ich das zu Protokoll nehmen, Sergeant? Nein, Jackson, ist nicht nötig. Aber ich sage Ihnen doch, ich habe George Barker ermordet. Ja, hören Sie, ich bin ihm nachgegangen in die U-Bahn-Station. Ja. Aber als der Zug einfuhr, da habe ich ihn von hinten erschossen, durch meinen Mantel durch. Deshalb habe ich ihn nämlich verbrannt. Den Schuss hat niemand hören können in dem Lärm und in dem Gedränge. Ich bin ungehindert die Treppe raufgegangen und als ich oben wieder auf die Straße kam, war mein Wagen verschwunden. Ja, man hat ihn gestohlen, weil ich in der Eile die Schlüssel hatte stecken lassen. Das ist doch alles. Der Dieb muss den alten Mann überfahren und beraubt haben. Ich habe George Barker getötet! Ist das alles? Ja. Das ist alles. Das haut nie hin, Howard. Das können Sie nie beweisen. Ach, Sie müssen das beweisen! Wozu bezahlen wir denn die Polizei? Dass der richtige Mann für das richtige Verbrechen verurteilt wird. Verglichen mit dem, was Sie mit dem alten Mann gemacht haben, ist ein Mord eine saubere Sache. Aber ich habe ihn doch... Schluss jetzt! Jackson? Sergeant? Führen Sie ihn ab. In Ordnung. Los, kommen Sie. Voll. Na, sowas als Alibi in Mord. Tja, mal was anderes. Die kommen immer auf neue Ideen. Und der scheint mir besonders gerissen zu sein. Naja, ein Kunsthändler eben. Einer, der altes Zeug verkauft, teurer als neues. Sowas muss ja im Kittel landen. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, brachten wir heute den Thriller Der Killer von Patricia Highsmith. Mit Karl Michael Vogler als Howard Keith Howard, Margot Leonard als Mary Barker und Gerd Tellkampf als Louis Markovic, sowie Hans-Peter Bögel als Detektiv Jackson, Horst Michael Neuze als Sergeant Shaw und Peter Hallwachs als Sergeant Travis. Ferner wirkten mit Ingrid Fernold, Ernst Born, Harjo Solinger und Walter Thurau. Die Übersetzung und Funkbearbeitung besorgte Wolfgang Neet, Ton und Schnitt Walter Joost und Renate Aue. Die Regie hatte Heiner Schmidt. Produktion Süddeutscher Rundfunk Stuttgart aus dem Jahr 1973.